Zum fünften Todestag von Genossen Kim Jong-il trafen die Familienangehörigen von Zhang Weihua, dem gefallenen chinesischen antijapanischen revolutionären Kämpfer, die Familie von den Chinesen Cai Shi-rong und von Liu Tong-shi, der Chinese Zhang Jihua, die mit dem chinesischen antijapanischen revolutionären Kampf in enger Verbindung standen, die Familie von Park Gil-sung, dem gefallenen koreanischen antijapanischen revolutionären Kämpfer in China, die Familie von So Sun-ok, der koreanischen antijapanischen revolutionären Kämpferin in China, und die Familie von Son Won-tae im Ausland, der mit dem antijapanischen revolutionären Kampf in enger Verbindung stand, am 15. Dezember in Pyongyang ein. An diesem Tag kam die Familie vom Chinesen Ho Chun-yi, der mit dem antijapanischen revolutionären Kampf in enger Verbindung stand, in Pyongyang an.